Schritt A, A2. Ich bin Taxifahrer. Ich habe seit 7 Jahren ein eigenes Taxi. Diese Arbeit ist oft anstrengend, weil ich manchmal nachts und manchmal tagsüber fahre. Wenn Susanne nachmittags arbeiten muss, dann bin ich meistens zu Hause. Dann sind die Kinder nicht allein. Taxifahren macht oft Spaß, vor allem, wenn ich interessante Fahrgäste habe. Manchmal lernt man sogar etwas. Neulich habe ich zum Beispiel einen netten alten Herrn gefahren. Jetzt weiß ich ganz schön viel über das alte Ägypten. Wenn ich aber betrunkene oder schlecht gelaunte Kunden habe, finde ich meine Arbeit oft auch gar nicht so toll. Ich bin Apothekerin und arbeite Teilzeit, im Moment 30 Stunden pro Woche. Wenn das Baby dann da ist, will ich erstmal natürlich nicht so viel arbeiten. Am Anfang vielleicht stundenweise und nach 3 Monaten dann halbtags. Meine Arbeit gefällt mir gut. Ich arbeite gern mit Menschen zusammen. Besonders viel Freude macht es mir, wenn ich den Kunden Tipps geben kann. In letzter Zeit bin ich oft ganz schön müde, wenn ich nach Hause komme. Aber das ist ja normal. Ich bin ja auch schon im 6. Monat.